Zweitens erhält Gorbatschow mit seinem neuen Präsidialamt eine mindestens 5, höchstens jedoch 10-jährige Bewährungsfrist, in der er weisungsberechtigt Perestroika als Politik verwirklichen kann. Das bevorstehende Spiel zwischen politischer Macht und pragmatischem Machen, zwischen der Stärke des neuen Präsidialamtes und der Unberechenbarkeit einer noch ungewohnten oppositionellen Kraft, wird daher zur größten Herausforderung für Gorbatschow selber werden. So viel aus Moskau. Jetzt Zitat. Man muss einen kühlen Kopf bewahren. Zu meinen, dass das sowjetische Russland eine Demokratie geworden ist, hieße, den Wunsch als Realität zu nehmen. Der Parteiapparat ist intakt. Die alte Administration bleibt mächtig. Und das Wahlrecht, das die Sowjetbürger zum ersten Mal angewendet haben, stärkte zweifellos die Macht von Gorbatschow, schreibt der Pariser Figaro. In Le Monde steht zu lesen, für den, der es noch bezweifelte, hat die Wahl zunächst den Beweis erbracht, dass in der Sowjetunion ein Prozess der Demokratie in Gang ist. Nach 70 Jahren Einheitspartei und des Schweigens haben die entfernten Erben der Oktoberrevolution klar ihren Willen manifestiert, das Wahlrecht auszuüben und sich frei auszudrücken. Die zweite wichtige Lehre, die man ziehen kann, ist der unaufhaltsame Aufschwung der ausgereiftesten Reformer. Es handelt sich um Boris Jelzin in Moskau, aber auch um andere Männer, die wie er meinen, dass die Perestroika zu langsam voranschreitet und dass sie zu zurückhaltend ist. Das waren Bemerkungen aus Le Monde. Der Quotidien de Paris sieht nach der Sowjetwahl im Grunde genommen im Osten nichts Neues und führt aus: Welche Lehren kann man aus dieser Wahl ziehen, abgesehen von der Feststellung, dass die Sowjets letztlich ganz großartig der jahrelangen intensiven Propaganda und dem Meinungsterror standgehalten haben? Wahrscheinlich überhaupt keine. Denn im Grunde bleiben die diktatorischen Strukturen des Staates unverändert. Der Kreml und niemand anderer hat die Macht. Daran hat auch das unerwartet massive Votum des Volkes nichts geändert. Daher ist es einzig und allein auch der Kreml, der die Revolution in Gang setzen oder aufhalten kann. Und heute kann noch niemand sagen, was Gorbatschow wirklich will. Eines jedoch ist sicher: Er wird nun schwerlich einen Rückzieher machen können, heißt es im Quotidien de Paris. Stimmen aus britischen Zeitungen. Zunächst der Londoner Guardian. Er meint, es handelt sich um sowjetische Demokratie und nicht nur um Boris Jelzin, dessen Zeit mit den Wahlen an diesem Wochenende gekommen ist. Jelzin hat unter den 6 Millionen Moskauern tüchtig abgeräumt. Eine Ermutigung angesichts seiner konservativen Opponenten, die ihn in der vergangenen Woche recht plump angegriffen hatten. Sein Sieg bestätigt in geradezu atemberaubender Weise seinen Ruf nach einer schnelleren Gangart der Reformen. Aber das eigentliche Ereignis war der aktive Ausdruck politischen Bewusstseins durch Millionen von Bürgern in den Sowjetrepubliken, findet der Londoner Guardian. In der Zeitung The Independent lesen wir, die Ereignisse in den vergangenen paar Tagen in der Sowjetunion übertreffen alle Erwartungen. Das Establishment der kommunistischen Partei ist in einer allgemeinen Wahl gedemütigt worden. Eine Feststellung, die noch vor kurzem als wildestes Fantasieprodukt erschienen wäre. Und schließlich der Londoner Daily Express, der festhält: Der Ostersonntag, der 26. März 1989, könnte wohl von Historikern als ein Wendepunkt angesehen werden, der ebenso entscheidend ist wie jene anderen Daten, die die Welt 1917 erschütterten. Die schreckliche Tragödie der kommunistischen Machtergreifung in Russland, die den Gang der Ereignisse in diesem Jahrhundert beherrscht hat, während Nationalsozialismus und Faschismus sich als kurzlebig erwiesen haben, könnte zu einem Ende gekommen sein. 2 Tage nach den Parlamentswahlen in der UdSSR ist noch kein genauer Überblick über das Wahlergebnis zu erhalten. Zwar haben die örtlichen Zeitungen weitgehend Ergebnisse veröffentlicht, so auch die Moskauer Lokalzeitungen. Das Gesamtergebnis indessen muss erst in der kommenden Woche publiziert werden. Soweit die überregionalen Zeitungen Trends berichten, ist in einer großen Zahl von Wahlkreisen eine Nachwahl notwendig. In Moskau beispielsweise wird in 8 der 26 Wahlkreise eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Kandidaten stattfinden. In 3 Wahlkreisen, wo nur 2 Kandidaten aufgestellt waren, wird das gesamte Verfahren der Kandidatenauswahl wiederholt. Von den in Moskau gewählten Abgeordneten gehören 10 der KPdSU an, 5 sind parteilos. Der auch im Westen bekannte Historiker Roy Medvedev tritt zu einer Stichwahl an. Als sensationell wird die Wahlniederlage des Gebietsparteisekretärs und Kandidaten des Politbüros Sowaljow in Leningrad empfunden. Dieses Ergebnis wurde in den zentralen Zeitungen bisher nicht veröffentlicht. Auch die 90% Ergebnisse der drei führenden Politiker der Kommunistischen Partei Estlands, die eng mit der dortigen Volksfront zusammenarbeiten, verschwieg die überregionale Presse. Inoffiziell wurde bekannt, dass 30% der ersten Parteisekretäre auf verschiedenen Ebenen, die für die Wahl kandidiert hatten, durchgefallen sind. Hier erhebt sich die Frage, ob diese Funktionäre in ihren Parteiämtern verbleiben können. Außenamtssprecher Gerassimow hat dies heute bezweifelt. Viele dieser Sekretäre waren ohne Gegenkandidaten angetreten. Die Regierungszeitung Izvestia, gleichzeitig das Organ der Volksdeputierten, also der Abgeordneten, zitiert einen Wähler mit den Worten: Ich bin nicht einverstanden, dass auf dem Wahlzettel nur ein Kandidat steht. Deshalb habe ich gegen ihn gewählt. Während in Aserbaidschan die Wahlbeteiligung mit 97% angegeben wird und die Zeitungen melden, dass alle Staats- und Parteifunktionäre auch gewählt worden sind, ist aus Armenien nur inoffiziell bekannt geworden, dass die Wahlbeteiligung weit unter dem Landesdurchschnitt gelegen habe. Während sich in den baltischen Staaten und im Kaukasus viele unabhängige Kandidaten durchsetzen konnten, sind beispielsweise auch in Kasachstan nahezu alle Parteifunktionäre gewählt worden, meistens ebenfalls ohne Gegenkandidaten. Insofern zeigt das Wahlergebnis das bereits bekannte Bild. In Regionen mit starken informellen Gruppen und sogenannten Volksfronten musste die Partei Niederlagen hinnehmen. In eher ländlichen Gebieten mit konservativen Strukturen konnte sie ihre Kandidaten durchsetzen. Bisher ist auch nicht voraussehbar, wie groß die Zahl derjenigen Abgeordneten im Kongress der Volksdeputierten sein wird, die man als Opposition gegen den konservativen Parteiapparat einschätzen könnte. Ebenso ungeklärt ist auch der Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung des Parlaments, da erst alle Nachwahlen abgeschlossen sein müssen. Und schließlich, aus der Mitte der 2250 Abgeordneten, deren Mehrheit zweifellos das Partei-Establishment repräsentieren werden, wird das eigentliche Parlament, der oberste Sowjet, gewählt. Da dieses Gremium die laufenden Geschäfte führt, wird seine Zusammensetzung erst entscheidend für den Kurs sein. Die Parteipresse in der Sowjetunion traut sich offenbar nicht, die Ergebnisse der Wahl zu kommentieren. Sie müssten an allen Fronten eine Niederlage eingestehen. So äußerte sich in Minsk laut dpa ein Sowjetbürger. Für ihn hat die Wahl zum Kongress der Volksdeputierten vor allem eines gezeigt: dass eine Partei allein nicht die Interessen des ganzen Volkes vertreten kann. Obwohl der Urnengang in der Sowjetunion also noch nicht voll dem westlichen Maßstab entspricht, kann er doch als ein erstaunliches Ergebnis der vom Kreml-Chef Gorbatschow eingeleiteten Perestroika, also der Demokratisierung des sozialistischen Staats- und Gesellschaftssystems, angesehen werden. Dazu der Kommentar von Eduard Neumeier. Nein, noch kann man nicht sagen, in der Sowjetunion sei die Demokratie ausgebrochen. Aber ein Hauch, einen Geschmack von Demokratie haben die Bürger erfahren, haben die Wahlen zum 2250 Angehörige zählenden Kongress der Volksdeputierten doch zurückgelassen. 1500 von ihnen standen zur Auswahl des Volkes. 750 waren der Partei und festen gesellschaftlichen Gruppierungen zu nominieren vorbehalten. Schon in dieser unterschiedlichen Qualität der Gewählten liegt ein undemokratisches Element. Abgesehen davon natürlich, dass es nicht mehrere Parteien gab und gibt und nicht die Bestätigung oder Abwahl einer bestehenden Regierung zur Disposition des Volkes stand. Aber in kleinliche Mäkelei sollte man sich im Westen jetzt nicht verlieren, sondern ungeachtet berechtigter Einschränkungen sozusagen das Positive sehen. Und das Positive, das war bereits, dass es keine Wahlpflicht gab, wie in den letzten Jahrzehnten kommunistischer Macht. Da wurden die Bürger immer angetrieben, der letzte Säumige wurde aufgesucht und, so er nicht siech oder gerade gestorben war, an die Urne geschleppt. 99,9% Ergebnisse waren das eiserne Muster. Versteht sich, dass die Benutzung der dekorativ aufgestellten Wahlurnen ein staats- und parteifeindlicher Akt war. Jetzt war ihre Benutzung sogar vorgeschrieben. Es blieb ein Geheimnis, wer welchen Politiker und Kandidaten ausstrich. Kaum sind also solche Grundfragen im Sinne von Demokratie gelöst, kommt auch ein Ergebnis heraus, das den Wahlvorgang in der Sowjetunion in ein freundliches Licht taucht. Die Wahlbeteiligung etwa in Moskau lag bei 80%. Das ist eine schöne, auch in westeuropäischen Demokratien übliche Zahl. Und dann wurde in einer Weise gewählt, die jene beschämt, die den Russen eine Reife zur Demokratie bisher abgesprochen haben. Ich sage das auch für mich. Offenbar haben die Skeptiker das Bedürfnis nach demokratischer Mitwirkung unterschätzt und vor allem die Aufgeklärtheit junger Menschen in den Städten verkannt. Die Parteichefs von Leningrad und Kiew fielen durch. Und auf dem Lande, wo es noch wenige Ergebnisse gibt, weiß man auch, wer für das Elend dort verantwortlich ist. Dass man würde umdenken müssen, zeigte bereits der hitzige Moskauer Wahlkampf, der sich in Stil, Härte kaum von westlichen Wahlkämpfen unterschied. Etwa wie Boris Jelzin in Moskau den ganzen Apparat auf die Hörner nahm und sich nun im Wahlkreis 1 mit einem Stimmanteil von 89% bestätigt sieht. Der Mann des Apparates, der Direktor der SIL Automobilwerke, Evgeny Prakov, ist völlig untergegangen. Überhaupt, soweit Ergebnisse bereits feststehen, sind die Anhänger von Perestroika, sind ferner nicht Mitglieder des Apparates gewählt, sind Dogmatiker und Apparatschicks gedeckelt worden. Dies ergibt vor allem in den baltischen Staaten eine brisante Konstellation. Dort stehen die Parteien nun unter doppeltem Druck, dem der Volksfront für Perestroika, die sich für Gorbatschow stark macht, aber auch unter Moskauer Druck eben jenes Gorbatschow, den anscheinend die Ahnung befallen hat, dass alles irgendwie zu schnell und zu überstürzt gehen könnte. Hier lauern in der Tat Gefahren. Boris Jelzin, der Moskauer Populist, der da dem Schoße der Partei entkrochen war und sich nun von ihr entfernt hat, sieht übermäßig starke Erwartungen und fürchtet, dass zu viele Erwartungen nicht befriedigt werden könnten. Das ist gewiss ein Potenzial für Enttäuschungen, zumal man nach etwas kryptischen Aussagen in der Pravda, die von zu viel Gemüt und zu wenig Verstand bei der Stimmabgabe sprach, anzunehmen ist, dass die Partei Korsettstangen einziehen wird. Andererseits, die Russen haben in Jahrhunderten Geduld gelernt und in 7 Jahrzehnten den Umgang mit Enttäuschungen. Sie haben es im Apparat entgolten, aber sie werden wegen enttäuschter Erwartungen doch nicht zu umstürzen. Heute, vor 10 Jahren, erschütterte eine andere Katastrophe die Vereinigten Staaten. Das Reaktorunglück von Three Mile Island nahe Harrisburg im US-Bundesstaat Pennsylvania. Vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine war diese Panne die größte in der Geschichte der Atomindustrie. Dabei zeigt es sich in Three Mile Island, was auch später in Tschernobyl zu beobachten war. Die verantwortlichen Atomingenieure und Politiker spielen zunächst das Unglück als relativ unbedeutend herunter. Dabei wurde die Öffentlichkeit unzulänglich oder falsch informiert, das Ausmaß der Katastrophe erst später zugegeben. Bei der Katastrophe nahe von Harrisburg zeigte sich auch, wie teuer die Folgekosten einer solchen Atomreaktorpanne sein können. Die Entseuchung und Reparatur des Unfallreaktors, die bis 1990 beendet sein sollen, werden auf mindestens $1 Milliarde geschätzt. Aber natürlich nur gemessen an der Praxis der Vergangenheit. Es gab Wahlen, die zum Kongress der Volksdeputierten, aber an der Macht der Staatspartei, der einzigen im Lande, die das auch bleiben wird, daran haben sie wohl nicht viel geändert. Ändern könnte sich allerdings die Partei, zunächst einmal personell. Rund 20% ihrer Kandidaten sind bei den Wahlen durchgefallen. Sie müssen, so heute Gennady Gerasimov, der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums, mit Konsequenzen rechnen. Sie werden, so darf man das wohl übersetzen, vermutlich in der Versenkung verschwinden. Perestroika also auch in der Partei. Aus Moskau ein Bericht von Gerd Ruge. So haben die Moskauer in der letzten Woche noch illegal demonstriert für Boris Jelzin, der zum Gegenkandidaten des Parteiapparats wurde, dem er eigentlich doch als ZK-Mitglied angehört und gegen den er schließlich gesiegt hat. Solche inneren Widersprüche sind typisch für diese Wahl. in der theoretisch bloß eine Partei zur Wahl stand, aber in der Praxis ganz verschiedene Vorstellungen der Zukunft. Im Juni letzten Jahres hat Generalsekretär Michail Gorbatschow solche Lawine losgetreten. Er selber schien nicht ganz sicher, als er das neue Reformprogramm auf den Tisch legte. Und viele der Genossen meinten, die Wahlen seien bloß so gedacht, dass Gorbatschow mehr Macht als Staats- und Parteichef bekomme. Dass in Zukunft auch die Parteichefs sich über die Parlamentswahlen vor den Bürgern qualifizieren sollten, das war den meisten Beobachtern in Partei und im Ausland entgangen. Aber seit gestern ist klar, dass Gorbatschows Programm größerer Selbstbestimmung eben genau die Parteifunktionäre trifft, die bisher keine Rücksicht auf die Meinung der Bevölkerung genommen haben. Die meisten Funktionäre hatten mit solchem Ärger überhaupt nicht gerechnet. Moskaus Bürgermeister Saikin war scheinbar in der gleichen sicheren Lage wie die Parteichefs von Kiew und Leningrad. Sie und ein halbes Dutzend von Spitzenfunktionären haben sich darauf verlassen, dass sie jede Kritik bisher aussitzen konnten. Nun wurden sie von den Wählern von der Kandidatenliste schlichtweg gestrichen. In vielen Wahlkreisen des ganzen Landes muss in den nächsten zwei Monaten deshalb neu gewählt werden, weil den Wählern alle Kandidaten ihres Bezirks gleich ungeeignet erschienen. Aber wenn einer schon Parteichef seines Bezirks ist und die Wähler ihn nicht für den obersten Sowjet wollen, muss er dann nicht eigentlich auch die Konsequenzen für sein Parteiamt ziehen? Dass ein Vielvölkerstaat etwas ganz anderes ist als eine Föderation wie die Bundesrepublik, das sieht man in diesen Tagen besonders deutlich in Jugoslawien. Was hinter den Gewalttätigkeiten in der Provinz Kosovo steckt, das klarzumachen ist nicht leicht. Jeder Vergleich mit der föderalen Struktur hier bei uns verbietet sich von selbst. Eine Analogie ist nicht möglich. Ein Bund und ein Bund sind eben noch lange nicht dasselbe. Und unter Autonomie verstehen wir hierzulande wohl auch etwas anderes als das, was der großen Mehrheit der Menschen in Kosovo von der Regierung in Belgrad im Augenblick geboten wird. Die Serben machen ernst im Kosovo, obwohl nur rund 200.000 von ihnen dort leben, neben fast 2 Millionen Albanern. Die müssen sich nun einer Verwaltung fügen, die in den wichtigsten Bereichen von Serben kontrolliert wird. Lange kann das kaum gut gehen, ein Bürgerkrieg ist nicht mehr auszuschließen. In den letzten 6 Tagen sind 21 Menschen ums Leben gekommen, 2 Polizeibeamte und 19 albanische Demonstranten. Aus Kosovo, Friedhelm Riebeck. Seit 6 Uhr heute Abend wird in Belgrad auf die serbische Nationalpauke gedroschen. An die 250.000 Menschen feiern die neue Verfassung, die ab heute in Serbien Recht und Ordnung bedeutet. 13 Rockgruppen, Opernsänger, Folkloregruppen, Fahnen, serbische Wappen, Betriebsfeste schulfrei und Živjeli Serbia, es lebe die serbische Großrepublik. Wer da abseits steht, ist ein Feind. Als Ausweis für die rechte Gesinnung gelten patriotische Plaketten. Kosovo ist Serbien und das ist die selbstständige Provinz auch jetzt. Zusammen mit der Vojvodina verfassungsrechtlich eingemeindet und Belgrad politisch ausgeliefert. Das darf, das muss tüchtig gefeiert werden. Triumphnachrichten zuhauf. Seit heute Mittag meldet das Belgrader Fernsehen unablässig den Vollzug des serbischen Massenwillens. Um 10 Uhr heute früh begann die zynische Inszenierung. Parlamentspräsident Jovic bittet zur Gedenkminute für die Opfer im Kosovo. Gemeint aber sind ausdrücklich nur die beiden Polizisten. Die 19 toten albanischen Demonstranten werden verschwiegen. Slave, Ehre sei den Helden der Miliz. Und dann die Jovic-Rede. 15 Minuten mit Drohungen gegen die Feinde des neuen serbischen Grundgesetzes. Den Slowenen und Kroaten müssen die Ohren nur so geklingelt haben. Kein einziges Mal wird Tito erwähnt und dann ist es soweit. Serbien hat seine staatliche Souveränität zurückgewonnen. Da endlich applaudiert auch Slobodan Milosevic, der serbische Parteichef. Es ist sein Tag, denn er hat in 2 Jahren diese neue Verfassung durchgezogen. Hat 4,5 Millionen Serben auf die Straßen geschickt, hat die Bonzen in der Vojvodina gestürzt, die Regierung in Montenegro ist in Kosovo einmarschiert. Jetzt ist Serbien wieder was und wer in Jugoslawien und zum Teufel mit den Führungskadern aus den Restrepubliken, die den Festakt boykottieren. Der Jubel gehört ihm. Kosovo-Bilder von heute. Der albanische Streik geht weiter. Schulen und Universität sind geschlossen. Kein Markt. Mehr als 3 Leute gelten als Demonstration. Öffentliche Gebäude sind gesperrt. Ausgangsverbot. Ein Mitglied des serbischen Parlaments hat öffentlich in die Zukunft geguckt. Wir wissen, was Kosovo für uns auf Jahre bedeutet. Wir kennen Nordirland und das Baskenland. »21 Tote bis jetzt und in Belgrad darf getanzt werden. Aus Slowenien ist zu hören, ein Fest im Schatten der Opfer.« »Essen und trinken und musizieren, was das großserbische Zeug nur hält, die neue Verfassung hat Jugoslawien erstmal gründlich getrennt. Die südslawischen Republiken stehen unter serbischer Führung gegen Slowenien und Kroatien, orthodox-zentralistische Parteipolitik gegen demokratische Reformen. Die von Tito künstlich konstruierte Einigkeit und Brüderlichkeit im Vielvölkerstaat ist zerbrochen. Aus Belgrad kommen seit heute neue, selbstbewusste, aber zugleich bedrohliche Signale. Die Entwicklung der sowjetischen Gesellschaft. Sie war kein ideologisches Aufbegehren gegen die kommunistische Partei, aber eine unmissverständliche Misstrauenserklärung gegen die nach rückwärts strebende Bürokratie und reformfeindliche Verwalter von Machtprivilegien. Nach der Berlinske Tidende, zu der ebenfalls in Kopenhagen erscheinenden Zeitung Politiken, das Blatt schreibt: Die erste landesweite Wahl in der Sowjetunion, bei der die Wähler oder immerhin eine Mehrheit von ihnen tatsächlich etwas zum Auswählen hatten, wurde ein Protest gegen den Apparat der kommunistischen Partei und eine markante Unterstützung für weitere politische und ökonomische Reformen. Das Resultat ist umso bemerkenswerter, als eigentlich nur eine Partei zugelassen war. Vielleicht steckt die interessanteste Perspektive in den Aussichten für die Wahlen im Herbst zu den eigenen Kongressen der Volksdeputierten in den 15 Republiken. Kommentar von Rolf Horst Rasch. Sie ist so simpel, die fröhliche Weisheit eines Alexander Lischew aus Minsk, dass man sie kaum aussprechen mag. Die nämlich, dass eine Partei nicht die Interessen des ganzen Volkes vertreten kann. Denn was heißt das wohl? Demokratie ist angesagt, eine Demokratie der Kompromisse zumindest und der Auseinandersetzungen, nicht mehr nur beschließen und verkünden an den Bürgern vorbei. Michail Gorbatschow hat diese Wende für sein Volk, für das Volk aus vielen Völkern geschafft. Er hat ein neues Denken in die Welt gesetzt und diese Welt zwischen West und Ost manchmal fast atemlos gemacht. Glasnost und Perestroika jedenfalls sind spätestens seit letzten Sonntag nicht mehr nur Wörter, Begriffe, die erst noch ausgefüllt werden müssten. Es sind Handlungen geworden, Haltungen, die über den oft zitierten eigenen Weg des Sozialismus im jeweiligen Land weit hinausgehen. Und genau das geht an den Nerv der SED, stellt die berühmt-berüchtigte Machtfrage, die in der DDR ein für allemal gelöst sein soll. Deshalb die Verspätung der Nachrichten aus Moskau. In einer Mischung aus Beharrlichkeit und Bockigkeit will sich die Einheitspartei ihre Kommunalwahlen nicht kaputt machen lassen, geht sie, bleibt sie auf Distanz zu Gorbatschow. Altes Denken bewegt sich bestenfalls in neuen Formen. Ein paar mehr Kandidaten aus den Reihen der Kleingärtner oder der Feuerwehr, keine aber aus den Friedens- und Umweltgruppen. Und wenn die Wahlkommission der Republik mitteilen lässt, in der Gemeinde Neu-Globsow, Kreis Gransee, sei der unterbreitete Wahlvorschlag nicht bestätigt worden und es müsste ein neuer vorgelegt werden, dann ist das nicht mehr als ein Alibi. Verkrampfungen und Verrenkungen, die sich bis ins Groteske steigern, da ist gestern der Vorsitzende der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands, Malojda, ausgerechnet nach Ungarn gereist, um laut Berichterstattung der aktuellen Kamera auf Bitten der Gastgeber das Mehrparteiensystem in der DDR zu erläutern und bei den Kommunalwahlen würde sich seine DBD einige Bürgermeisterposten ausrechnen. Glaubwürdigkeit verkommt so zur Lächerlichkeit, Glaubwürdigkeit, wo es sie dennoch gibt. Oder anders gesagt, Bürger in der DDR, Funktionäre auch, die sich wirklich kümmern wollen in ihren Städten, Gemeinden, Dörfern, sie werden der Lächerlichkeit ausgesetzt. Und das ist traurig genug. Umso aufregender die Mutproben der Einzelgänger, die etwa des Pfarrers Lampe in Zechlin und des Rechtsanwalts Henrich in Eisenhüttenstadt zu Hause und hier über diesen Sender. Der Protest gegen diese Entmündigung wird mit zunehmender Gewalt unterdrückt, In den vergangenen Tagen gab es viele Tote. Menschenrechtsorganisationen, sogar der Papst, rufen die verfeindeten Volksgruppen dazu auf, miteinander Frieden zu schließen. Aus Belgrad ein Bericht von Gustav Schalupa. Als Trauertag gilt der heutige Tag in Serbien zur Ehrung zweier jugoslawischer Polizeioffiziere, die während der Unruhen im Kosovo ums Leben gekommen sind. Von den 21 toten Albanern wird nicht gesprochen. Es sei denn, dass sie summarisch mit allen anderen albanischen Demonstranten als Separatisten und Wildlinge apostrophiert werden, die Jugoslawien zerstören wollen. Sie schießen auf Jugoslawien. Die Straßen im Kosovo sind ein Schlachtfeld, lauten die sehr bildlichen Überschriften in den Belgrader Blättern. Albanische Gastarbeiter in der jugoslawischen Hauptstadt kolportieren Gerüchte aus dem Kosovo, die von 200 Toten wissen wollen und mehreren hundert Verwundeten. Tatsache ist, dass verwundete albanische Demonstranten lieber Zuflucht bei ihren Familien und Freunden suchen, als ärztliche Hilfe in Ambulanzen und Krankenhäusern in Anspruch zu nehmen, da sie dort von der Polizei aufgestöbert werden und dann noch mit Bestrafung rechnen müssen. Im Laufe der letzten Nacht wurden zahlreiche Razzien und Hausdurchsuchungen durchgeführt und auch im Laufe des heutigen Tages viele Verhaftungen unter der albanischen Bevölkerung vorgenommen. Schnellrichter haben mit der Bestrafung von Arbeitern und Privatgewerbetreibenden begonnen, die während des Streiks in den letzten Wochen nicht zur Arbeit erschienen waren oder ihre Geschäfte und Werkstätten geschlossen hielten. Die Verschärfung des Ausnahmezustandes, im Besonderen die verhängte Polizeistunde von abends 20 Uhr bis morgens 5 Uhr, scheint im Großen und Ganzen beachtet worden zu sein, sodass heute der Tag ruhiger verlaufen ist. Patrouillierende Milizeinheiten achten auf die Einhaltung. Städte und Dörfer im Kosovo wirken wie ausgestorben. Höchstens 3 Personen dürfen zusammenstehen. In den Selbstbedienungsläden herrscht bedrückende Stille. Die Menschen sprechen kaum miteinander. Unsicherheit charakterisiert den Alltag. Ausländische Journalisten, die nur noch mit Sondergenehmigung im Kosovo erscheinen dürfen, begegnet die albanische Bevölkerung mit ängstlichem Schweigen. Vor Betrieben, Fabrik und Bergwerken patrouillieren Milizionäre mit Stahlhelm und mit Maschinenpistolen. Die durch Neuzugänge laufend verstärkten Einheiten der paramilitärischen Bundesmiliz und der noch in Reserve stehenden jugoslawischen Volksarmee stehen aber vor kaum zu bewältigenden Situationen, seitdem von Dächern und aus Kellerfenstern unvermittelt auf sie geschossen wird. Die Mauer des Schweigens der albanischen Bevölkerung hält, trotz der repressiven Maßnahmen. Belgrad und die gleichgeschalteten Dienststellen im Kosovo verurteilen die Unruhen als gut organisiert und von einer bisher unbekannten Befehlsstelle gelenkt. Gegenüber dem gegenwärtig in Belgrad zu einem offiziellen Besuch weilenden österreichischen Vizekanzler Alois Mock bekundete Staatspräsident Raif Tistarevic heute, den Ausnahmezustand im Kosovo nur bis zur Anbahnung einer politischen Lösung aufrechterhalten zu wollen. Erstmals bestand die Möglichkeit, zwischen mehreren Kandidaten zu entscheiden. Konservative Parteibürokraten sind dabei durchgefallen und in Moskau selbst hat der vom Parteiapparat als Chef ja gestürzte Boris Jelzin fast 90% der Stimmen erhalten. Was aber sagen solche Ergebnisse? Ein Kommentar von Robert Bark. Historische Vergleiche sind stets problematisch, aber der Verlauf und das Ergebnis der Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten in der Sowjetunion vom vergangenen Sonntag, dieser Vorgang drängt geradezu eine historische Parallele auf. Schon einmal wurde in Russland von einem Zeitalter der Reformen, wörtlich sogar von der Umgestaltung gesprochen. Das war vor 130 Jahren, zur Zeit der Bauernbefreiung aus der Leibeigenschaft. Als letztes europäisches Land gewährte damals Zar Alexander II. Ökonomischer Einsicht folgend den Bauernmassen Freiheit aus der Abhängigkeit der Gutsbesitzer. Die absolutistischen Herrschaftsstrukturen des zaristischen Russland weichten auf, obwohl sich die adligen Gutsbesitzer gegen den schleichenden Verlust ihrer Macht wehrten. Im Volk genoss der Zar Aswoboditel, der Befreier Zar Alexander, zunächst jedenfalls ungeheure Popularität. Der Vergleich mit der sowjetischen Gegenwart ist verlockend. Michail Gorbatschow sah sich bei seinem Amtsantritt vor 4 Jahren mit einer Erblast konfrontiert, die nach 70 Jahren Sowjetmacht ebenfalls für Unzufriedenheit und Apathie gesorgt hatte. Nicht umsonst war es gerade das KGB, die sowjetische Staatssicherheit, die mit ihren Informationen über die desolate Lage im Inneren und das stetig sinkende internationale Ansehen der UdSSR schließlich die Alarmglocken in der Parteispitze schrillen ließ. Juri Andropow, direkter Nachfolger des inzwischen totgeschwiegenen Leonid Brezhnev, stand zuvor bekanntlich an der Spitze des KGB. Und Andropow war es auch, der seinem Favoriten Michail Gorbatschow den Weg in das höchste Parteiamt ebnete. Zur Bestandsaufnahme Gorbatschows gehörte sicherlich auch die Einsicht, dass Perestroika, der dringend erforderliche Umbau also, nicht mehr bloß angeordnet werden kann. Die Aktivität der Bevölkerung musste geweckt werden. Dazu aber gehörte ein Mindestmaß an konkreten bürgerlichen Rechten und feinsinnige oder je nachdem spitzfindige Unterscheidungen zwischen den Vorteilen einer sozialistischen Demokratie und den Nachteilen einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie halfen da nicht mehr weiter. Es liegt auf der Hand, Gorbatschow kann natürlich mit diesen alten Versatzstücken aus unzähligen Propagandabroschüren der Vergangenheit nicht gar zu respektlos umgehen. So stark ist seine Position gegenüber Ligatschow und anderen Verfechtern des gesellschaftlichen Status quo noch nicht. Aber auch der atemberaubende Durchmarsch des neuen Volkstribunen Boris Jelzin hat dem Generalsekretär Gorbatschow gezeigt, dass er sich hüten muss, in die Rolle des Zauberlehrlings zu geraten. Ein bisschen Demokratie, ja bitte. Mag diese Einschätzung in westlichen Ohren auch unbefriedigend und zynisch klingen, es sollte nicht vergessen werden, dass Gorbatschow erst einen winzigen Teil all jener Probleme aufgegriffen hat, mit denen die Sowjetunion noch lange kämpfen wird. Die Möglichkeit, erstmals wirklich eine personelle Auswahl unter Kandidaten treffen zu können, in eine Wahlkabine zu gehen, ohne dass, wie dies früher war, misstrauische Blicke dies schon als potenzielles Dissidententum registrieren, dieses bisschen Demokratie sollte zunächst unvoreingenommen und positiv registriert werden. Immerhin, der Machtapparat der sowjetischen Partei ist von dem deutlichen Votum der Wähler gegen viele Bonzen und Bremser in den eigenen Reihen selbst überrascht worden. Die Wirkung strahlte aus bis hinein in die DDR, wo sich die Medien erst gegen Mitte der Woche zu einer Information der Bevölkerung bereit fanden. Wieder einmal hat der große Bruder für Unruhe zur falschen Zeit gesorgt. Wenn es nämlich bei den Kommunalwahlen in der DDR Anfang Mai wieder zu den bekannten Vertrauensbekundungen für die Kandidaten der SED und der Blockparteien kommt, und daran ist nicht zu zweifeln, könnte ein berühmtes Zitat von Kurt Hager neu variiert werden. Bezogen auf die Märzwahlen in der Sowjetunion ließe sich diesmal die Jahreszeit bemühen. In dem Sinne, wenn schon der Nachbar bei sich Frühjahrsputz gemacht hat, warum muss ich dann unbedingt vor meiner Haustür kehren? Mit großer Spannung in Ost und West war die Rede Michail Gorbatschows vor dem kubanischen Parlament in Havanna erwartet worden. Als sie gestern kurz vor Mitternacht unserer Zeit zu Ende war, galt es festzustellen, dass diese hohen Erwartungen vom Mann aus Moskau erfüllt wurden. Sowohl im sozialistischen Lager wird man sie sich gut aufbewahren, diese Rede, aber auch im Westen dürften Gorbatschows Ausführungen zu Mittelamerika und dem Schuldenberg der dritten Welt jetzt intensivst analysiert werden. Vor allem aber Gastgeber Fidel Castro, der Maximo Leader der kubanischen Revolution, hat wohl erleichtert aufgeatmet. Aus Havanna, Willi Germund. Wenn der Besuch Gorbatschows in Havanna ein Ergebnis brachte, dann heißt es grünes Licht für den eigenen kubanischen Weg und sei es nur auf der Basis großzügiger Toleranz. Fidel, wie er im Volksmund heißt, betont in einer 50-minütigen Begrüßungsansprache einmal mehr die Notwendigkeit, den Sozialismus nach eigenen Vorstellungen so wörtlich zu perfektionieren. Und Gorbatschow erläuterte lediglich, dass die Sowjetunion vor der Wahl gestanden habe, auf alten Wegen zu verharren, aber wirtschaftlich, sozial und auch politisch in der Sackgasse stecken zu bleiben. Stattdessen habe sich sein Land für den schwierigen Weg der revolutionären Erneuerung entschieden. Freilich wurde mindestens eine kubanische Hoffnung enttäuscht. Regierungsvertreter der Karibikinsel hatten die Erwartung geschürt, Gorbatschow werde Kuba die Schulden erlassen. Es wäre ohnehin mehr ein symbolischer Schritt mit Außenwirkung für die anderen lateinamerikanischen Staaten gewesen. Stattdessen soll dieses Problem nun in Zukunft weiter studiert werden. Der Kreml-Chef wartete auch nicht mit neuen Friedensvorschlägen für Mittelamerika auf. Er beharrte auf der Idee, dass alle Waffenlieferungen nach Mittelamerika eingestellt werden sollten, gönnte sich aber auch einen Seitenhieb auf die USA. Die Sowjetunion könne nicht die Position des nordamerikanischen Vizepräsidenten Quel akzeptieren, dass der Lateinamerika ein Hinterhof der Vereinigten Staaten sei. Das war Wasser auf die Mühlen des lateinamerikanischen Nationalismus. Und Gorbatschow legte nach, sein Land sei nicht daran interessiert, Lateinamerika politische oder militärische Vorteile zu erzielen. In diese Linie fügte sich auch die Aussage, dass die Sowjetunion jeden Revolutionsexport, aber auch den Export der Konterrevolution ablehne. Die Tendenz der USA, an einer Politik der Stärke festzuhalten, behindere eine politische Lösung der mittelamerikanischen Dauerkrise. Die beabsichtigte nicht-militärische Hilfe an die Contras, die in den vergangenen Jahren die Regierung in Nicaragua bekämpften, sei besorgniserregend. Die mittelamerikanischen Präsidenten hätten die Auflösung dieser irregulären Gruppen beschlossen und dieser Entscheidung müsse Rechnung getragen werden. Er lobte die Rolle, die Kuba in Angola bei der Unterstützung der dortigen Regierung gespielt habe, aber auch die Rolle des Inselstaats bei der Beilegung des Konflikts. Die Nutzung politischer Mittel zur Lösung regionaler Konflikte schrieben beide Länder sogar in einem Freundschaftsvertrag fest. Von den 2250 Abgeordneten müssen noch knapp 300 Kandidaten durch Stichwahlen oder Nachwahlen bestimmt bzw. von ihren Organisationen entsandt werden. Aus der langen Liste der neuen Abgeordneten geht hervor, dass Parteichef Gorbatschow von einem Namensvetter Konkurrenz erhält. Alexander Grigorjewitsch Gorbatschow, der im Alphabet der Abgeordneten noch vor dem Generalsekretär rangiert. Er ist Direktor einer Sofrose in Dagestan, einer autonomen Republik am Kaspischen Meer. Der Abschlussbericht der Wahlkommission zeigt, dass im Landesdurchschnitt fast 90% aller Stimmberechtigten gewählt haben. Im Detail offenbaren sich aber gewaltige Schwankungen. In Armenien gab es die meisten Verweigerer. Die Wahlbeteiligung lag hier mit knapp 72% am niedrigsten. In der Nachbarrepublik Aserbaidschan, mit der es zu heftigen Zusammenstößen gekommen war, wurde dagegen mit 98,5% landesweit die höchste Wahlbeteiligung registriert. Das Zahlengewitter, das über die Leser des Abschlussberichtes ausgeschüttet wird, weist noch einige wichtige Angaben auf. Nur ein geringer Prozentsatz der Abgeordneten ist parteilos. Die überwiegende Mehrheit, nämlich fast 88%, sind Mitglieder oder Kandidaten der Kommunistischen Partei. Allerdings waren viele Parteifunktionäre bei der Wahl durchgefallen. Die Bevölkerung hatte vielfach den örtlichen Parteiführungen einen Denkzettel verpasst und Außenseiter gewählt. Auf diese Weise sind insgesamt nur 351 Funktionsträger aus dem Staats- und Parteiapparat im Volkskongress vertreten. Befürworter eines Mehrparteiensystems haben dabei gelegentlich auf spektakuläre Weise über konservative Altgenossen gesiegt. Für den Arbeiter- und Bauernstaat ist es eigentlich bedenklich, dass nicht einmal ein Drittel der Abgeordneten zu diesen Berufsgruppen gehören. Auch von einer Frauenquote ist man im Sowjetsozialismus noch weit entfernt. Unter den fast 2000 Abgeordneten, die bislang feststehen, nehmen sich die 334 Frauen mit einem Anteil von 17% eher spärlich aus. Für die Propaganda der neuen Politik scheint es dagegen von großer Bedeutung, dass 49 Medienvertreter im Volkskongress sitzen, die sich mehrheitlich sehr engagiert für die neue Offenheit einsetzen. Vergeblich sucht man allerdings in der Abgeordnetenliste Andrei Sacharow oder die kritische Soziologin Tatjana Saslavskaya sowie Vitali Karotitsch, Chefredakteur einer Zeitschrift namens Aganjok, die als Flaggschiff der Perestroika fungiert. Deren letzte Chancen, in den Volkskongress einzuziehen, bestehen darin, noch nachträglich entsandt oder gewählt zu werden. Unterzeichnung des ersten Freundschaftsvertrages zwischen Kuba und der Sowjetunion letzte Nacht in Havanna. Nach 30 Jahren enger Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern verpflichten sie sich nun zur Fortsetzung ihrer alten Freundschaft. Zusätzlich wollen sie den Frieden und die Abrüstung fördern und sie versprechen, sich in keinerlei fremde Konflikte einzumischen. Auch das ist neu. Bis kurz vor Unterzeichnung hatten beide hart gerungen, wenn nicht gar darüber gestritten, welcher Weg zum Sozialismus für Kuba der richtige sei. Gorbatschows Perestroika oder Castros Rektifikation. In den anschließenden Reden vor der Nationalversammlung wurde deutlich, dass die Differenzen nicht ausgeräumt sind. In einem Land von 110.000 Quadratkilometern, sagte Castro, kann die Formel für den Aufbau des Sozialismus nicht dieselbe sein wie in einem Land mit 22 Millionen Quadratkilometern. Jeder sieht doch ein, dass das eine Absurdität ist, ein Wahnsinn. Ebenso wie es Wahnsinn wäre, dass unsere Methoden sich in so einem Riesenland wie der Sowjetunion anwenden ließen. Das Leben steht nicht still, sagte darauf Gorbatschow. Andere Zeiten verlangen andere Formen der Zusammenarbeit. Das gilt besonders für wirtschaftliche Beziehungen. Sie müssen beweglicher sein, wirkungsvoller und für unsere Länder vorteilhafter. Wir sind nur langsam vorangekommen. Wie konnte es in unserer Gesellschaft zu dieser Unlust kommen, zu diesem moralischen Verfall, zu Erscheinungen also, die im Sozialismus nichts zu suchen haben? Lenin hat gesagt, einer, der die geschichtlichen Zusammenhänge nicht kennt, der macht Fehler in den Einzelheiten. Und der wird irgendwann in die falsche Richtung gehen. Die Sowjetunion hat nach Angaben der New York Times hochmoderne Langstreckenbomber an Libyen geliefert. Damit solle die libysche Luftwaffe unter anderem in die Lage versetzt werden, Ziele in Israel anzugreifen, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf amerikanische Regierungskreise. Libysche Piloten sollen bereits zur Ausbildung in der Sowjetunion sein. Die Umrüstung der in der Bundesrepublik stationierten Kurzstreckenraketen ist nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel für die Regierung in Washington beschlossene Sache. Das sagte Vogel nach Gesprächen mit Verteidigungsminister Cheney und Außenminister Baker in Washington. Cheney habe klargemacht, dass die bereits in Gang gesetzten Arbeiten weitergehen sollten. Dies, so Vogel, stehe im Gegensatz zu Äußerungen von Bundeskanzler Kohl, wonach über eine Modernisierung der Kurzstreckenraketen erst später zu entscheiden sei. Frau Lehr zeigt sich optimistisch, auf ihrem Platz bleiben zu können. Rupert Scholz, dem auch wohlmeinende Beobachter nicht gerade eine glückliche Hand bescheinigen, was die Amtsgeschäfte auf der Harthöhe angeht, ist nun mit einem Zeitungsartikel an die Öffentlichkeit getreten, der den Eindruck erwecken könnte, der Verteidigungsminister mache sich bereits mit einem anderen Aufgabengebiet vertraut. Nach Hause, nach Bonn. So aus dem Gespräch und nach dem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush und dem Vizepräsidenten Quayle, dass die amerikanische Entscheidung in Sachen Modernisierung der atomaren landgestützten Kurzstreckenrakete Lenz gefallen ist. Sicherlich ist das eben nur die grundsätzliche amerikanische Position, die aber hier überaus deutlich beschrieben wurde. Das muss nicht heißen, dass diese schon eine Entscheidung für das gesamte NATO-Bündnis ist, aber Entscheidungen sind damit prioritiert worden und Sie haben es angesprochen, Herr Probst, es wird dem Eindruck, der in Bonn offenkundig ist, ganz eindeutig widersprochen durch das, was Hans-Jochen Vogel aus dem Munde des amerikanischen Präsidenten George Bush erfahren hat und Vogel, der noch zur Zeit vor dem Weißen Haus steht und Mitreisende und die anwesende Journalistenbrief sagte auch, dieses, was er hier in Washington gehört habe, wäre für ihn den Anlass, in Bonn die entscheidenden Fragen an die Bundesregierung zu richten, die ja immer wieder den Eindruck vermittelt hat, dass so die Entscheidung noch nicht angestanden habe oder anstünde, dass sie sich möglicherweise sogar bis in die Jahre 91, 92 hinausziehen könnte. Ja, da wird es ja formell dann auf dem NATO-Gipfel im Mai in Brüssel vielleicht entschieden. Aber Herr Heinemann, das Verhältnis zwischen der SPD und der amerikanischen Administration, zumindest unter Präsident Reagan, war ja nun nicht unbedingt das Beste, nicht frei von Störungen. Ist das bei Präsident Bush mit seiner vielleicht auch gegenüber dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow pragmatischeren Einstellung nun besser geworden? Dieser Eindruck ist sicherlich richtig. Hans-Jochen Vogel hier wurde mit großer Offenheit aufgenommen. Und noch zu einem Stichwort, das Sie selbst eben lieferten, zu Brüssel. Es war sicherlich auch nicht zu erwarten, dass die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident, dem sozialdemokratischen Oppositionsführer eine mögliche Kompromissformulierung für den anstehenden NATO-Gipfel in Brüssel mit auf den Weg geben würde. Die Amerikaner spielten hier erst einmal, na, ich will sagen, die harte Karte, die Entscheidung stehe fest aus, um so sicherlich auch auf eine bundesdeutsche Entscheidungsfindung einzuwirken. Dankeschön, Peter Heinemann nach Washington. Meine Damen und Herren, nach den schlechten Erfahrungen mit der neuen Reiseverordnung vom Jahresanfang ist die DDR-Führung Anfang dieses Monats praktisch zur alten Regelung zurückgekehrt und die bedeutet bessere, mehr Reisemöglichkeiten für die Bürger des Landes. Die Kirchen in der DDR haben dies begrüßt, sind aber mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden. So zeigte sich dies jetzt auf der Synode der Kirche von Sachsen. Aber auch andere hochbrisante und aktuelle politische Fragen wurden dort